Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Das muss ich machen, weil ich ja bei Facebook gerade live bin, online und das vielleicht später auf meinen Podcast hochladen werde. Der Oldenburg, deine Stadt. Das sieht ja richtig cool aus hier. Ich habe gerade so ein Bild da. Fallen so ganz viele Glitzer-Dinger runter und ja. Und habe ich schon gesagt, wie viel Uhr wir? Ich bin heute total verpeilt. 22.46 Uhr. Ist ja auch egal. Also heute war, weiß ich nicht, irgendwie ein total. Scheißtag. Weiß ich nicht. Ich habe. Nichts gebacken gekriegt, was ich eigentlich machen wollte und habe ein bisschen in meine Serie reingeguckt. Jetzt, keine Ahnung, ist auf jeden Fall, läuft glaube ich auf Amazon Prime oder auf Netflix. Ich gucke sowas ja schwarz und von einem Soldaten mit Chris Pine, glaube ich, der von Jurassic Park, von Chris Pine, der aus dem Krieg zurückkommt. Und einen Gehirntumor hat, genau, und seine Familie wird umgebracht und, ja, seine Frau und seine Tochter und er rächt sich halt und, also in einer Folge, da hat er den Mörder gefunden, ich kann ja mal ein bisschen spoilern, dann hat er den irgendwie an die Wand genagelt mit irgendwelchen Fixierbändern und hat ihm dann, glaube ich, den Dickdarm oder Dünndarm rausgerissen. Der hing dann noch so an seinen Gedärmen. Also ist kein Horrorfilm, aber das war, oh, das war schon eine harte Szene, ja. Ja, im Moment gibt's nichts Neues. Im August fange ich wieder mit dem Sport an, seit 3 Jahren. Und dann geht's wieder unter die Sonnenbank, die ist nämlich kostenlos, halbe Stunde in der Woche. Kann man aber leider nicht ansparen. Und aber du kannst ja die selber einteilen. Du kannst also 10 Minuten am Tag machen, 20 Minuten am Tag oder 30 Minuten am Tag und die kannst du dann in einer Woche dann abratzen. Aber bei mir ist es genauso wie mit der Sonne. Ich brauch die nur angucken. Dann bin ich braun. Also sonst auch, wenn ich da jetzt 2 Mal unter die Sonnenbank gehe, dann bin ich schwatt. Und die Sauna kann ich wieder gehen. Und außer Mittwochs, da ist Damensauna, außer die haben das gecancelt. Aber das denke ich mal nicht. Ne? Aber ich sag jetzt, wegen der Corona-Zeit, also war ich jetzt 3 Jahre nicht beim Sport. Und und ich habe wieder Geburtstag nächsten Monat, 15. August. Ach ja, wieder 38 plus und ja. Morgen kommt meine kleine Süße zu mir und dann habe ich wieder was zu tun. Dann kann man schön spazieren gehen und kann ich ihren haarigen Hintern kraulen. Und ja. Ja, Melancholie. Also alles nicht so. Alles nicht so einfach im Moment und muss noch ein paar Arzttermine abklappern und ich muss mir irgendwas ausprobieren. Klappt das so? Nee, guck mal hier. Also eigentlich ist es nämlich dunkel bei mir, aber ich wollte mir noch eine rauchen. Nee, das, so gucken, ob ich die jetzt finde. Scheißraucherei, aber das Gute war, ich hatte von meinem Stiefpapa eine Stange Lucky Strike aus Spanien zugeschickt bekommen. Und das war wieder eine Menge Geld. Ich habe euch jetzt, glaube ich, nur noch 3 Schachteln davon. Nur noch 3 Schachteln davon und so. Ja. Ach ja. Mein ganzer Kreislauf ist im Arsch. Also ich freue mich schon wirklich wieder auf den Sport. Und dann Freue mich auch, dass ich meine 10 Kilo noch abnehmen kann. Geht bei mir eigentlich relativ schnell. Also, wenn ich dann erstmal, ich gehe meistens dann eine Stunde auf den Stepper. Ich glaube, ich werde es bestimmt nach 10 Minuten schaffen, bevor ich da tot vom Laufband falle. Laufband, genau. Wir haben einmal Laufband, also ich kann euch Benefit nur empfehlen, eines der geilsten Fitnessstudios hier in Oldenburg. Und genau, aufs Laufband oder auf dem Stepper halt. Stepper ist halt, wo du so zwei Stöcke links und rechts hast und dann. Genau, das werde ich erstmal wieder machen auf dem Stepper. Weil, die stehen nämlich oben auf den Emporen, wenn sie es nicht umgebaut haben. Ich glaube, das ist 8 Stück nebeneinander. Und dann kannst du genau runter in die Halle gucken. Und genau damit werde ich jetzt mal anfangen. Und dann, ich kann das kreislaufmäßig nicht einschätzen, wie ich das erstmal wieder alles verkrafte. Aber das sind 3 Jahre. 3 Jahre war ich nicht da. Ne? Ja, wegen dem Scheiß Corona. Ne? Wegen dem Scheiß Corona. Aber ich freue mich drauf. Ich hoffe nur nicht, dass ich meiner Ex selber im Weg laufe. Den Herrn von Bödefeld. Ja, die Mutter meiner Kinder. Oder die Mutter eines meiner Kinder. Das andere, naja, egal. Ja, dass ich nicht sehen darf. Und das ist das, was mich auch immer so ein bisschen runterzieht. So, ne? Das ist, aber ich. Das ist Sache, ja, Melancholie und Diarrhee kann mir keiner zurückgeben, die sie mir genommen hat. Und keine Ahnung, also dass sie sich ja nicht selber ein bisschen blöd vorkommt, dann immer, dass ein anderer Typ morgens früh am Frühstückstisch sitzt oder abends da schläft und. Mein Sohn ist es auch in dem Alter, wo er das richtig offiziell mitkriegt, ne? Und die anderen Kinder von ihr auch, ne? Und die nicht von mir sind, naja, egal. Und ja, deshalb, also. Aber wie gesagt, ich bereue es ja nicht hier. Also hier nach Oldenburg gezogen zu sein. Oldenburg ist eine schöne Stadt und dann hätte ich auch meinen Pflegehund nicht und ja, deshalb, also, ich bereue es nicht, ne? Weil ich sage immer, ich hatte damals wirklich einen Burnout nach 20 Jahren und ja, und dann nach 20 Jahren einfach von heute auf morgen zum Chef sagen, ey, ich möchte kündigen, ich möchte nächste Woche nach Oldenburg ziehen und ja, da hatte ich auch Angst, mein lieber Scholli, also was das für eine Aktion war, also. Weil ihr Ehemann hat mich nämlich abgeholt in Solingen, also ihr damaliger Ehemann. Und hätte der mich nicht abgeholt? Haha, keine Ahnung, also das war eine Aktion von mir, das war, glaube ich, das Härteste, was ich mitgemacht habe, außer damals von meiner anderen Freundin. Nach Holland fahren, um abzutreiben. Ja, ist das. Schwangerschaftsabbruch. Man sagt ja nicht abtreiben, oder doch, ja. Das war auch eine Aktion. Also, Leute, ich sage immer, ich könnte ein Buch schreiben und dann könnte es immer noch ein Nachfolgebuch geben. Ein Bestseller-Autor. Das Leben des Lars Musek. Mein Leben könnte man verfilmen, wirklich, das wäre. Ja, Melancholie. Aber da hätte der mich damals nicht abgeholt. Boah. Und dann war noch die Vermieterin, ja, das war nicht und das sieht aber nicht gut aus, Herr Musek, und das müsste eigentlich gestrichen werden. Und ich habe meine ganzen Möbel fast da gelassen, weil ich konnte ja nichts mitnehmen. Ich habe, glaube ich, 150, 200 CDs in die Mülltonne geschmissen, weil. Ja, von Bödefeld meinte, sie hätte keinen Platz, ne, und so. Oh, Wahnsinn. Also, wenn man mal so meinen stillen Gedankengang mal nachdenkt, das war schon. Alleine dreimal zusammen, dreimal sich getrennt und ach, aber es ist alles zu lange her, ne? Hier mit dem Zug runter und dann hast du einen Furzquer sitzen, dann bin ich dann am nächsten Tag direkt wieder in den Zug nach Solingen und dann, es tut mir so leid, ich wollte das nicht, ne? Und dann kaum in Solingen angekommen, Zug gesetzt, wieder nach Oldenburg. Da war ich den ganzen Tag mit dem Zug unterwegs. Also. Das waren schon Aktionen, das war Wahnsinn. Naja, Problem ist halt immer, wenn du halt Freundinnen hast, die unter einer bipolaren Störung leiden. Und ich hatte eigentlich nur psychisch kranke Frauen gehabt. Und außer meine erste, die. Mit der ich verheiratet war. Die hat mich wirklich geliebt. Also das weiß ich. Also sie hat auch viel dran zu knapsen gehabt. Kommt gerade eine Nachricht hier. Da hat sie wirklich dran zu knapsen gehabt, dass ich sie verlassen habe. Ja, das war auch eine Aktion. Aber da hätte ich das nicht gemacht. Ne? Hätte ich die ganzen anderen Freundinnen in Anführungszeichen nicht kennengelernt. Ne? Und ja, waren schon paar Liebe dabei, aber halt alle psychisch krank. Das war. Ja gut, ich bin ja selber bekloppt. Ne? Also die Bekloppten ziehen immer die Bekloppten an. Ne? Das ist halt so und so. Naja. So, wir haben jetzt 22:57 Uhr und ich mache jetzt meine Zigarette aus, trinke noch ein Schlückchen Pepsi Light mit Vanillegeschmack. Habe ich überhaupt gar nicht gesehen, dass das mit Vanillegeschmack ist, aber man schmeckt es auch fast überhaupt gar nicht raus. Und ja, ich werde das nachher hier in meinen Podcast direkt hochladen, habe ja noch ein bisschen Zeit und ich sage ja immer vielleicht auch später, aber ich mache es gleich sofort. Deshalb muss ich jetzt sagen. Liebe Leute, das war hier auf Facebook Live und jetzt hört ihr es auf Oldenburg, deine Stadt, in dem Podcast und ja, bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, euch allen noch einen angenehmen Abend, wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.